Ja, dann bedanke ich mich herzlich für die Einladung und freue euch, dass ihr gekommen seid. Und wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen versuchen, einen einführenden Vortrag zur Kritik, zum Thema Kritik der Kulturindustrie zu machen. Und möchte einsteigen mit dem, mit überhaupt dem Doppelcharakter des Begriffs der Kultur. Kultur an sich ist ja schon sagen, immer zweierlei. Einerseits Ackerbau, andererseits Überbau. Also einerseits Naturbeherrschung und andererseits Transzendenz, Geist. Einerseits also Notwendigkeit und andererseits Freiheit. Heute kehrt das eben auch wieder in der doppelten Semantik, die in dem Wort Kultur liegt. Einerseits eben, wenn Kultur als regelhafter Vollzug des Alltags beschrieben wird, wo dann immer die fremden Kulturen wichtig sind, die, was weiß ich, statt Sauerkraut Pizza oder Döner oder sowas essen. Und andererseits ein Verständnis von Kultur oder eine Aura dieses Begriffs, die gerade nichts mit Fast Food zu tun hat, sondern mit Hochkultur als eben universales Moment dessen, was den Menschen würdig wäre. Diese Spannung, diese Doppelheit ist eigentlich auch das, was die Kulturindustrie es möglich macht, die aber natürlich genau das nicht austrägt, sondern eben in schlechter Gleichzeitigkeit, in schlechter Doppeldeutigkeit diese Spannung genau kassiert. Und das möchte ich dann eben im Weiteren nachzeichnen. Bei Linken gibt es ja verschiedene Vorbehalte gegenüber Begriff und Kritik der Kulturindustrie. Auf einige komme ich später noch. Sagen, dass das einfachste Vorurteil ist immer das, was soll denn der ganze Kulturkack, warum ist das überhaupt wichtig? Was ja so auf den ML-Klassiker zurückgeht, der Trennung von Basis und Überbau. Also Basis ist das Handfeste, da wo die wirklich wichtigen Sachen passieren. Überbau ist sozusagen das Luftige da drauf, was man eigentlich vernachlässigen kann. Das ist natürlich eine ziemlich prekäre Trennung, als gäbe es tatsächlich irgendetwas Geistiges, was ohne materielle Auswirkung bliebe. Also es gäbe es tatsächlich genau diesen Idealismus wirklich, den man scheinbar kritisiert mit der Trennung von Basis und Überbau. Aber gerade weil sie dieser Vorstellung aufsitzen, können Linke sich gleichermaßen einfach ignorant gegen Fragen der Kultur verhalten, wie aber auch genau darin etwas insofern Politisches in ihrer Vorstellung sehen, als es eben Klassenkampf ist in Form der Ablenkung vom Klassenkampf. Also indem die Massen sozusagen auf ein anderes Ziel hingelenkt und manipuliert werden. Heute ist das dann weniger Klassenkampf, sondern eher Kultur als Hort von Diskursen und Konstrukten, also als etwas, woran man immer wieder Rassismus, Sexismus, Kolonialismus entlarven kann. Und in gewisser Weise sind damit natürlich auch die heutigen linken Strömungen so ein bisschen in ihrem Element, weil man als Linker ja tatsächlich Erfolgschancen im Wesentlichen nur noch im Feuilleton hat. Ein schönes Beispiel war, glaube ich, in der März-Ausgabe der Zeit konkret zu lesen, wo Kai Sokolowski über die Fantasy schrieb und dabei eben auch sagte, ja, also wenn Krise ist, ist halt immer die Zeit der Fantasy, denn dann wird die Wut der Massen abgelenkt auf mythische Wesen. Und ich stelle mir das dann immer so vor, ob es wirklich Leute gibt, die sagen, oh scheiße, die Miete wird schon wieder teurer, Sauron, das Schwein. Aber ich glaube, das gibt es nicht. Insofern müsste eine Kritik von Kulturindustrie schon etwas mehr zu bieten haben als Manipulations- und Ablenkungsthesen. Genau in diesem Sinne ist Kritik der Kulturindustrie, wie ich sie hier eben reparieren will, also wie sie von Adorno und Horkheimer vor allen Dingen gefasst wurden, eben nicht einfach eine Kritik an falschen Inhalten, die da transportiert werden und dem man dann die richtigen Inhalte entgegenstellen muss, sondern eine Kritik der Form. Und unter diese Form fällt eben auch diverser linker Kitsch von Käthe Kollwitz bis heute eben Egotronic. Und die Form der Kulturindustrie eben, wie zu zeigen ist, ist genau die Organisation von Erfahrung als Erfahrungsarmut. An diesem Programm der Kritik der Kulturindustrie gibt es natürlich wiederum zahlreiche Kritiken selber. Eine der interessanteren stammt von Dietmar Dart. Dietmar Dart hat gesagt, schreibt in seinem Buch Die salzweißen Augen, wenn er von Kulturindustrie redet, dann meint er das wertneutral, wenn nicht sogar eher positiv, denn Kulturindustrie sei wie jede Industrie ein Fortschritt über mittelalterliche Handarbeit. Richtig ist das, denke ich, als Polemik tatsächlich gegen eine bestimmte Spielart von Kulturpessimismus, die nach dem Motto vorgeht, früher war alles besser. Nur trifft das eben die kritische Theorie selber gar nicht, denn natürlich weiß die kritische Theorie und schreibt es auch ständig, dass Kunst damals, als angeblich alles besser gewesen sein soll, einfach ein Privileg der Happy Few war, der wenigen Leute, die es sich leisten konnten, überhaupt lesen zu schreiben oder ein kleines Streichquartett bei sich zu Hause aufspielen zu lassen. Und da wissen natürlich auch, dass die Kunst durch diesen Privilegcharakter gezeichnet ist. Sie wissen auch, dass Technik befreiend sein kann. Von Adorno gibt es den schönen Satz, wenn Fernsehen doch nur wirklich das verwirklichen würde, was in seinem Namen steckt, nämlich in die Ferne sehen zu können. Nur eben, dass Kulturindustrie genau dieses befreiende Potenzial, was Technik haben könnte, systematisch sabotiert. Wenn man also etwas formulieren wolle in die Richtung, alles wird immer schlimmer, so wird der Satz nur wahr, wenn man ergänzt, ohne dass es je besser gewesen wäre. Der Satz von Dietmar Dart, den ich eben referiert habe, ist aber vielleicht ein guter Einstieg, um wirklich zu zeigen, worum es geht. Denn wenn Dart sagt, Industrie ist eigentlich immer besser als Handarbeit, das ist ein Fortschritt, vergisst er, dass ein historischer Fortschritt, der mit der Industrialisierung einhergeht, tatsächlich nie am einzelnen Produkt zu zeigen wäre, daran festzumachen wäre. Dazu muss man gar nicht erst auf Giftgas oder die Atombombe verweisen, um das klarzumachen, sondern alleine schon auf Lebensmittelindustrie, Möbelindustrie. Natürlich ist ein IKEA-Tisch nicht besser als ein Getischlatter Industriemarmelade ist nicht leckerer als selbst eingekochte. Der Fortschritt der Industrialisierung ist eben immer nur gesamtgesellschaftlich nachzuweisen am Zugewinn der Freiheit der Einzelnen und der Vielen. Zugewinn an Freiheit, der eben durch Verwohlfeilung der Reproduktion stattfindet, wie Marx das nennt, also dass es weniger Arbeit kostet, einen Menschen zu ernähren, zu kleiden, ihn wohnen zu lassen und somit eben auch eine Entlastung von der frohen körperlichen Arbeit möglich ist. Und dieser Zugewinn an Freiheit ist aber natürlich immer nur zu haben, eingedenk eben all der Kosten, die er auch hat, was eben sowohl Fließband ist, aber auch ein gewisser Verlust an Wohnqualität, wenn man Wohnblöcke der 70er mit Altbauten vergleicht. Was sich am Nützlichen eben in genau diesem Sinne des Zugewinns an Freiheit rechtfertigen lässt, scheitert aber gerade an Objekten, die in sich selbst rechtfertigbar sein sollen, das heißt ohne Bezug auf einen ihnen äußerlichen Nutzen, die also purer Luxus sind, Überschuss über die Lebensnot. Also das Kunstwerk, was ja wesentlich eine Erfahrung von Individualität sein kann und sein muss. Dem Kunstwerk kann daher die Standardisierung, die mit industrieller Produktion einhergeht, nicht bloß wie der Marmelade zum Nachteil ausschlagen, sondern ist ihm eben schon mal ganz kategorial zuwider. besser kein Buch, wäre da die Schlussfolgerung, als 10 industriell hergestellte Consalex. Wer also damit argumentiert, dass auch die Kulturindustrie, weil Industrie immer ein Fortschritt ist, verteidigt, macht sich sozusagen gerade ihre problematischste Tendenz zu eigen, das Kulturprodukt, das Kunstwerk selber eben aufs Nützliche zu reduzieren, sie nicht als an sich gelten zu lassen, sondern als etwas, was praktisch ist, was notwendig ist, was man eben so braucht. Also genau bestätigt genau die Spießbürger-Weltsicht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auf Spiele und man muss auch mal die Seele baumeln lassen, damit es einem so besser geht. Und na, ein Wohnzimmer ohne Picasso-Reproduktion ist ja kein echtes Wohnzimmer. Auch wenn es das Lob der Industrialisierung statt auf die Produktion von Kunstwerk nur auf die Distribution beziehen würde, also die Verteilung, sozusagen das, was aufgerufen ist mit jedem seinen eigenen Picasso an die Wand, bleibt die Argumentation immerhin prekär. Die Form, in der ein Kunstwerk reproduziert wird, ist ihm ja eben nicht äußerlich und es ist eben durch eine Schwarz-Weiß-Kopie der Mona Lisa, ist eben etwas anderes als die Mona Lisa, ziemlich offensichtlich. Insofern gilt auch hier zumindest die Dialektik des Fortschritts, dass die technische Verbreitung, die tatsächlich ja viel mehr Menschen als früher jetzt mal sagen, ein Wissen um bestimmte Kunstwerke bereitstellt, sei es nun der Musik durch CDs oder der bildenden Kunst durch Coffee Table Books oder was auch immer, ist zugleich eben die Form der technischen Verbreitung eben dafür auch verantwortlich, dass diese Fortschritte immer zugleich auch wieder unterminiert werden, indem die Dinge den Leuten, die sie da konsumieren, gleichzeitig äußerlich bleiben. Und natürlich ist gerade der technische Fortschritt, der dann über den Buchdruck weitergeht zu Fernsehen und Kino und sowas, auch für die ganz bestimmte Form von funktionellen Analphabetismus verantwortlich, mit dem man ja heute auch die Arbeitgeber zu kämpfen haben. Die können ja gar keinen geraden Satz mehr schreiben. Der zweite und, glaube ich, aber viel wesentlichere Einwand gegen die Madat ist, Kulturindustrie ist ja gar nicht wirklich Industrie, ist ja gar nicht wirklich industrielle Produktion. Nicht mal die hochtechnisierten Verfahren der Herstellung von Kino oder Fernsehen, sondern immer noch ganz wesentlich Manufaktur, das heißt Arbeit am Einzelstück. Hat deswegen auch natürlich immer noch nicht einfach das Fließband, sondern die Originalgenies, die da irgendwie hinterstehen, der Regisseur, von dem man die Werkausgabe braucht oder eben im Fernsehen, um mal auf Darts und meine Lieblingsserie zu sprechen zu kommen, Joss Whedon, den Macher, der kultisch verehrt wird. Dass Industrie in Kulturindustrie ist also zugleich immer ein bloßes als ob, eine Mimesis, ein scheinbares sich gleichmachen an die Industrie, insofern ja tatsächlich bestimmte Standardisierungsverfahren verwendet wird, wie in der Fließbandproduktion, nur dass es keine Fließbandproduktion ist, wenn man standardisierte Lieder, standardisierte Romane und so etwas schreibt. Und die Frage, warum das eigentlich passiert, obwohl es gerade nicht in der keine technische Notwendigkeit ist, die verweist eben darauf, dass die Kritik der Kulturindustrie sich eben nicht einfach an der Technik festmacht, nicht einfach an Industrie, sondern eben tatsächlich an der Organisation der gesellschaftlichen Bedürfnisse, deren Ausdruck sie ist. Genauso wie, um das auch vielleicht einmal noch dazu zu sagen, genauso wie Kulturindustrie natürlich nicht heißt, darüber rumzujammern, dass die Kunstwaren jetzt einfach käuflich sind. Käuflich war Kunst natürlich schon immer im bürgerlichen Zeitalter. Und das war auch einerseits tatsächlich eine Bedingung für einen unglaublichen Fortschritt in der künstlerischen Produktivität, dass man nicht einfach an den Geschmack irgendeines komischen Königs oder Kaisers oder Bischofs gefesselt war und was der gehören hören wollte, sondern für einen anonymen Markt produzierte. Und das klassische Beispiel ist dafür natürlich Mozart. Es geht also nicht einfach darum, um Käuflichkeit, sondern es geht eben darum, wie eben schon gesagt, dass der Warencharakter des Kulturprodukts eben auf dessen innere Organisation durchschlägt. Und Ware sein heißt eben gleichgültig gegen den Gebrauchswert sein, gegen die Stofflichkeit der Sache. Das kann man, denke ich, ganz gut an ein paar Momenten festmachen. Ein Begriff davon wäre Fetischisierung. Das kommt bei Adorno zum Beispiel vor in seinem grundlegenden Aufsatz über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hörens. Dass es eben eine Fetischisierung der Technik gibt. Der Technik einerseits zum Beispiel der je verschiedenen Künstler, also die ganz besondere, einzigartige Stimme, wo aber nicht darauf gehört wird, also sozusagen, wie sie in das Kunstwerk eingeht, sondern eben selber irgendwie immer, oh ja, oh diese große Stimme und mein Gott, Amy Winehouse oder meinetwegen auch die und die Opernsängerin, die Callas, was für eine unglaubliche Stimme. Aber eben auch die Stradivari-Geige, völlig äußerlich dazu, wo sie eingesetzt wird, oder eben was für wahnsinnige Special Effects und eben eine Fetischisierung der Leute, die dort gezeigt werden, als wären sie eben auch so bestimmte, besonders gut gearbeitete technische Stücke, also der Stars. Und wo es keine unmittelbar ausübenden gibt, wird dann eben zum Beispiel der DJ zum Star gemacht. Also man muss dann ja immer die komische, kultische Inszenierung haben, dass der nicht einfach vorher oder die ein Tape abliefert, sondern hinter dem Table steht und so ganz tolle Faxen dabei macht. Damit man sieht, dass hier eben so ein Originalgenie am Werke ist. Diese zum Beispiel, ja, man kommt ja nicht der Kulturindustrie. Die Fetischisierung der Technik ist dabei ein Moment von dem, was mal eine andere Theorietradition aufzurufen, das Spektakel genannt wird, also bei Guy Debord und den Situationisten. Spektakel ist ja eben das Bild der produktiven Potenzen der Menschen als strahlendes Bild der produktiven Potenzen des Kapitals. Also wie Marx eben sagt, das Kapitalverhältnis unter den Bedingungen der Lohnarbeit, gerade das, was die produktiven Potenzen, die schöpferischen Potenzen der Menschen an das Kapital übergehen, als dessen, zu dessen eigenen werden, die Menschen davon enteignet werden, wird sozusagen ein Bild davon gerade eben in Form der Kulturindustrie zurückgegeben, wo man irgendwie staunt, oh, was kann die Technik, was können Menschen, was kann der Elvis Presley alles? Insofern gibt es auch immer einen fließenden Übergang von Kulturindustrie zu Werbung, von der Kulturware zu Werbung. Insofern die Kulturware eben selber immer schon Werbung macht, und zwar nicht nur für durch Product Placement, sondern eben auch immer Werbung für den erreichten Stand der Vergesellschaftung und das, was das Kapital alles irgendwie mit seinen Mitteln anstellen kann, indem es vorführt, was man sich selber nur ohnmächtig wünschen kann. Und tatsächlich ist wenn man so die Kinder in der Kindertagesstätte fragt, wo ich arbeite, was guckt ihr im Fernsehen am liebsten, sagen gar nicht wenig Werbung, weil da eben ganz unmittelbar die Versprechen der Gesellschaft sagen, sans phrase, ohne irgendeine komplizierte Geschichte drumherum vorgeführt werden. Warenwirtschaft heißt eben auch immer eine ewige Verweisung, ein ewiges, was hätte ich mir mit dem Geld auch noch kaufen können, ein ewiges, was soll ich bloß wählen und ist das eine nicht doch besser als das andere, und eben zugleich ein ewiger Aufschub, weil die Zirkulation natürlich immer weitergehen muss. Insofern ist sozusagen dieses Moment des Versprechens, Verweisens, Werbens auch der Kulturindustrie immer eingeschrieben. Zu dieser Form des Spektakels gehört die, scheint mir recht bemerkenswerte Redeweise, dass der und der, meistens der und der, nicht selten die und die, Gott ist. Also Toni Turek war ja schon 54 ein Fußballgott, aber Jochen Distelmeier ist ein Gott oder was auch immer. Also das ist ja eine ganz beliebte Redeweise und in gewisser Hinsicht ist sie gar nicht so falsch. Insofern Kulturindustrie eben wirklich das Erbe der Theologie, der Religion antritt, nämlich wenn Religion in vorbürgerlichen Zeiten dazu da war, die Welt zu loben als eine sinnvolle, stimmige, nämlich durch den Umweg über den Lob des Schöpfers, der diese wunderbare Welt geschaffen hat, ist das eben auch genau das, was Kulturindustrie heute möglich macht, die Welt zu loben, indem man eben die schöpferischen Potenzen der Kulturindustriemacher bejubelt, sich davon beeindrucken lässt. Das korrespondiert dann eben genau mit einer bestimmten institutionalisierten Ohnmacht. Weil Lohnarbeit eben heißt, die eigenen schöpferischen Potenzen ans Kapital abzugeben oder eben ganz abgekoppelt zu sein und überhaupt keine Möglichkeit zu haben, etwas was sozusagen zu machen. Also weil diese schöpferischen Potenzen ans Kapital abgegeben werden, wissen die Menschen, nichts mit sich anzufangen, wenn sie tatsächlich einmal frei sein sollen, nämlich in der Freizeit. Umso lieber lassen sie daher Freizeit, das heißt Genuss, die Erfahrung von Genuss, die Erfahrung von Autonomie durch Instanzen der Macht verwalten. Das Problem ist ja irgendwie genau das, was Rentner eigentlich den ganzen Tag haben. Jetzt müssen wir nicht mehr arbeiten, was sollen wir verdammt nochmal mit uns anfangen? Denn leider haben wir diese Freizeit genau in einem Alter, wo das eigentlich gar nicht mehr so viel nützt, weil der Körper schon einigermaßen ausgezehrt ist, die meisten Träume schon längst erstickt und deshalb immer so Verzweifelte auf der Suche nach Vereinen, organisierten Auslandsreisen, keine Ahnung, Tupperware-Partys. Ich weiß nicht, was man alles macht, aber auf jeden Fall auf die Suche gehen danach, wer verwaltet einem nun diese Freiheit und wer macht einem da die entsprechenden Angebote. Und so geht es ja, so wie dem Rentner den ganzen Tag oder der Rentnerin, geht es ja den meisten Leuten am Feierabend. Was soll ich jetzt bloß mit mir anfangen? Und deshalb hat jeder Feierabend eben auch ein bisschen was von einer Rente und Kulturindustrie etwas von so Altersheimbespaßung. Dagegen wird dann gerne gesagt, sogar von Cultural Studies Leuten, aber die Leute eignen sich Kulturprodukte ganz subversiv an und queer oder sowas. Und ich glaube, das ist eine bestimmte Akademikererfahrung. Also Studis können dann tatsächlich total queere Kirk-Spock-Geschichten oder sowas schreiben, aber Leute, die ausgezehrt von der Fließbandarbeit oder sowas nach Hause kommen, haben tatsächlich in der Regel recht wenig Energie, sich noch queere Geschichten auszudenken über das, was sie gucken, sondern wollen wirklich einfach nur abschalten und bespaßt werden. Und das nicht wahrzunehmen, heißt eben auch die Brutalität proletarischer Existenz nicht wahrzunehmen. So, wenn es Kulturindustrie immer ein ganz hervorragender Service, nicht zuletzt in der Hinsicht als Aufnahmegerät, als Projektionsfläche für die ganzen überschüssigen, bedrohlichen Effekte, die Reibungslosigkeit im Alltag in Frage stellen. Berühmt ist natürlich das Konservendosengelächter, womit noch heute hier Sitcoms oder sowas arbeiten, die den Zuschauern sagen, die Anstrengung des Selberlachens abnehmen. Aber auch zum Beispiel in der Musik, in der Popmusik ist es ja so, dass, wie Adorno schön schreibt, das Schema schon für den Zuhörer hört. Das heißt, er muss oder sie muss nicht in die Auseinandersetzung damit treten, sondern es rattert sozusagen das schon für einen ab, was man irgendwie eh schon kennt, selbst wenn man das Stück noch nie gehört hat. Diese Delegation von Affekten, diese Entlastung von Affekten, ist eng verwandt mit einem weiteren und dann tatsächlich auch sehr politisch unmittelbar wichtigen Aspekt von Kulturindustrie, nämlich der Projektion. Da muss ich jetzt einen kurzen Schlenker in einen anderen theoretischen Bereich machen. Freuds Massenpsychologie geht ja ganz kurz gefasst so, also die Vorstellung, das Verhältnis von Führer und Masse, dass die Menschen sich zur Masse vereinen, weil sie ihr Ich-Ideal auf den Führer übertragen, an ihn delegieren. Der muss selber, ist es eigentlich sinnvoll, wenn er in gewissermaßen Hanswurst ist und sich sozusagen so als Einschreibfläche zur Verfügung stellt, also gar nicht besonders viel Eigenes hat. Der wird dann zum Über-Ich gemacht und dadurch haben alle diese Menschen eben was gemeinsam und können sich miteinander identifizieren, weil sie alle gemeinsam dieses Ich-Ideal, dieses externalisierte Ich-Ideal im Führer haben. Nun denkt man bei Massen ja normalerweise eben an solche Aufmärsche, wie man sie aus den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts kennt, aber diese Form der Delegation und Projektion braucht tatsächlich gar nicht die körperlichen Massen. Insofern das Ganze ja ein sehr virtueller Akt ist und wahrscheinlich sind die effektivsten Massen, die auf diese Art geschlossen werden, gar nicht die, die auf der Straße stattfinden, sondern die tatsächlich vor den Geräten stattfinden, wo man zum Beispiel dem Führer via Volksempfänger lauscht und sich dann wirklich mit Millionen verbunden weiß. Und so haben ja zum Beispiel auch die Wochenschauen im Nationalsozialismus funktioniert. Da wird dann so, hier melden sich die Leute aus, sagen von allen Bereichen der Front von Stalingrad bis Dünkirchen oder wo auch immer sie dann standen, also sozusagen mit dem gesamten Reich verbunden in der Ausdehnung. Einher mit dieser, und das zeigt sich in diesem Beispiel eben schon, einher mit dieser einerseits Ohnmachtssituation, diesem ich brauche jemanden, der mich an der Hand nimmt, geht eben gleichzeitig wieder eine scheinbare Allmacht, ein Umschlag von Ohnmacht in Allmacht und zurück. Die Allmacht nämlich in der Form, ich zitiere, wie in meinem Wochenschau-Beispiel, ich zitiere die ganze Welt zu mir nach Hause. Damals ins Kino, heute eben ins Wohnzimmer, sagen eigentlich noch mächtiger, wirklich in meinen Intimbereich, und zwar auf mein Kommando. Die ganze Welt im Kasten gefangen und zu meiner Verfügung. Günther Anders hat das einmal die Verbiederung der Welt im Fernsehen genannt, also die Reduktion der Welt auf ein Puppenstubenformat. Adorno verweist auf das Gleiche bei der Erfahrung des Musikhörens, dass wer zu Hause zum Beispiel eine Symphonie hört, die einfach schon deswegen falsch hört, verbiedert, verpuppenstubt hört, weil er sie nicht so laut hören kann, wie sie eigentlich gehören würde, weil dann die Nachbarn sich beschweren. Aber diese Verbiederung der Welt geht dann eben genau mit dem Schein absoluter Verfügungsgewalt einher. Ich kann mit Fernbedienung an und auch wieder, wenn mich irgendwelche Berichte über das Elend jetzt stören, abschalten. Ich bin sozusagen Herr über dieses Szenario. Weil aber das, was da zitiert wird, das, worüber man da absolute Verfügungsgewalt hat, ganz äußerlich bleibt, eben an- oder ausschaltbar, bleibt es auch ganz unvermittelt. Und das ist dann eben gerade für die Frage, was ändert sich auch für die Kunstwaren, wenn sie eben kulturindustriell reproduziert wird, wichtig, weil das eben heißt, im Fernsehen, durch die Stereoanlage, also sozusagen in meinem Wohnzimmer abgespielt, reproduziert, findet eben immer schon ein Verlust ästhetischer Distanz statt. Ein Verlust ästhetischer Distanz, durch die sich überhaupt erst ein Verhältnis des Subjekts zum Objekt herstellen kann. Das Werk hat eigentlich keine Ecken und Kanten, an denen sich ein Subjekt abarbeiten könnte. Stattdessen vermag es, und das ist ja die besondere Kraft des Fernsehens, alle Sinne zugleich in Beschlag zu nehmen. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber zum Beispiel die Tatsache, diese sehr auch etwas unheimliche Erfahrung, einen Fernseher nicht abschalten zu können, weil man doch irgendwie unbedingt wissen muss, wie die bekloppte Gerichtsshow ausgeht, wo man hinterher weiß, dass man enttäuscht sein wird. Und dieses auch sehr befreiende Gefühl, wenn man es dann doch geschafft hat. Also genau diese Beschlagnahme der Sinne durch eine absolute Präsenz, eine große Distanzlosigkeit. Und dieses absolute Bild, was Kulturindustrie produziert, ist eben eins, in dem Verhältnis gar nicht denkbar ist, in dem Kontexte, Geschichte und so weiter aufgelöst werden, nicht mehr erscheinen können. Und auch das ist natürlich etwas, was dann politisch wiederum sehr unmittelbar relevant wird. Ich erinnere daran die unglaubliche Bilderproduktion, die in Kriegen stattfindet, zum Beispiel der Kosovo-Krieg, wo es ja nicht zuletzt darum ging, bestimmte Fernsehbilder zu produzieren, um den Westen zum Eingreifen zu bringen, oder eine Kunst, die eben auch im sogenannten Palibut, also den Inszenierungen der Palästinenser, ganz besonders meisterhaft beherrscht wird, Bilder herzustellen, in denen jeder Kontext, wie sie entstanden sind, verschwunden sind und die nur noch durch ihre reine Darstellung von Leiden sozusagen ein Reizreaktionsschema ausüben sollen. Die Zerstörung von Kontexten, von Geschichten heißt, dass der Begriff, mit dem man häufig so Tätigkeiten wie Fernsehen, Gucken, am Computer dann beschreibt, nämlich man schlägt die Zeit tot, sehr wörtlich zu nehmen ist. Walter Benjamin hat einmal die Mode das Neue als Immergleiche genannt. Und ich denke, das trifft auf Kulturindustrie sehr stark zu. Kulturindustrie als das Immergleiche der immer neuen Reize, also als mythischer Wiederholungszwang. Und Mythos heißt die Welt als Verhängnis, die nicht anders sein kann, als sie hier im Bilde darscheint. Und die mythische Verdoppelung der Realität, die zum Beispiel in so etwas wie Reality Show stattfindet, wo man Gerichtsvollziehern bei der Arbeit zuguckt oder sieht, wie irgendwie Flüchtlinge verhaftet werden oder sowas. Die mythische Verdopplung dieser Realität, also die keine Fantasie, keine Möglichkeit des Andersseins mehr kennt, ist eben tatsächlich Index eines bestimmten Zustands wunschlosen Unglücklichseins. Das beliebte Vorurteil also, die kritische Theorie gönne mit ihrer Kritik der Kulturindustrie den Massen doch bloß ihr Vergnügen nicht, ja einfach, es sei elitär, ist daher evident falsch. Ganz im Gegenteil schreiben Adorno und Horkheimer über das Amüsement, über die eigensinnig sinnverlassene Könnerschaft, dass darin eben die Körper zu ihrem Recht kommen könnten. Nur eben, dass Kulturindustrie sie nicht lässt. In einem Brief an Benjamin sagt Adorno auch, Schönberg und Mickey Maus seien sozusagen die zwei Hälften der Freiheit, aber eben zwei Hälften, die man nicht einfach zu einer zusammenfügen kann Und das genau ist das, was in Kulturindustrie passiert. Das Ergebnis ist natürlich weder Schönberg noch irgendwie einfach nur Mickey Maus, sondern das zusammengekleisterte, der Mittelweg, der kleinbürgerliche Mittelmaß, in der jeder Unsinn als Bildungsauftrag erscheint, ganz besonders beliebt sozusagen in diesen, wenn deutsche Komiker auftreten, ist ja immer mit so und ha, selbst Deutsche können jetzt blödeln. Ne? Man sagt ja immer, oh, Deutsche sind so humorlos, aber guck mal hier, was wir alles für lustige Blödelkünstler haben. Also einerseits jeder Unsinn als mit Bildungsauftrag, andererseits alles Ernsteste, wie Marx mal sagte, komponieren, das ist sozusagen als Arbeit gerade das Ernsteste, weil es gleichzeitig das Spielerischste ist. Das Ernsteste aber wiederum nur als Unsinn gelten lassen kann, als Hobby, als etwas unverbindlich Belangloses. Kulturindustrie bringt eben nicht die kritische Theorie, sondern Kulturindustrie selber bringt die Massen um ihren Spaß, indem sie jeden Spaß mit Nützlichkeit fürs große Ganze auflädt. Und das heißt natürlich in erster Linie die Reproduktion der wahren Arbeitskraft, für die es auch mal so ein bisschen Entspannung braucht und ein bisschen lustig sein und ein bisschen über die Stränge schlagen, aber eben wiederum nicht zu viel. Fun, sagte Adorno ganz zu Recht, ist ein Stahlbad. Als Fazit wäre also festzuhalten, Kulturindustrie fixiert die Massen als Konsumentinnen imstande ihrer Ohnmacht, aber eben indem sie diese Ohnmacht als Freiheit bestätigen lässt. Die Freiheit ist eben, wie anfangs gesagt, aus dem Kulturbegriff nicht rauszukriegen und sie soll es auch gar nicht, sondern das ist sozusagen gerade das entscheidende Moment, dass diese Verwaltung, die Kulturindustrie, als freie Betätigung zugleich den Menschen nicht nur erscheint, sondern eben auch wirklich ist, als freiwilliges Mitmachen. Als hochvernünftige Einsicht zum Beispiel, nicht zu viel zu wollen, also nur ein bisschen, aber nicht zu viel über die Stränge zu schlagen, ein bisschen Sport zu machen, aber nicht so, dass man davon süchtig werden könnte oder sowas. Sich also zu bescheiden, statt Reichtum und Largesse lieber den Eintopf mit buntem Anstrich zu wählen. Kulturindustrie ist in diesem Sinne also Individualitätsverwaltung. Zu jeder Gelegenheit gibt es das passende Angebot, die Begleitung von der Wiege bis zur Bahre, die Herstellung von Intimität, von Weltbezug. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn jeder und jede weiß ja, wie wenig man zu reden hätte mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit oder auch mit den Freundinnen, wie auch immer, wenn es nicht Kulturindustrie gäbe, wie weltlos man sich fühlt, wenn plötzlich mal der Computer nicht mehr funktioniert und das Internet. Und wie tatsächlich Leute, die stolz irgendwie rausposaunen, ha, ich habe keinen Fernseher, wie tatsächlich unangenehm hinterwäldlerisch die wirken. Aber es ist eben immer eine Individualitätsverwaltung, eine Herstellung von Weltbezug mit Vorbehalt. Nämlich, dass sich dadurch immer der selbstbestimmte Verzicht äußert. Der Verzicht eben zum Beispiel auf das, was ich meinte, die der ganzen Freiheit durch Schönberg oder Mickey Maus. Denn auch jemand, der zum Beispiel den ganzen Tag nur Mickey Maus guckt, ist ja nicht wirklich produktiv im Sinne des großen Ganzen. Das kann ja auch niemand wollen. Das selbstbestimmte Opfer, das man bringt, die Selbstdemütigung, die ihre unmittelbarste Form annimmt, in den 15 Minutes of Fame, die Leute in Castingshows beanspruchen, um dann von irgendwelchen widerlichen Models oder Chefs oder was auch immer quälen und schikanieren zu lassen. Um sich die Verachtung der anderen zuzuziehen, die natürlich ganz drübersteherisch, mit ganz viel ironischer Distanz, sich lustig machen über die Leute, die in solche Sendungen reingehen, die Prolls, und die, also die Leute, die sich da lustig machen, selber dabei nicht begreifen, wie sehr sie das sind, die sie da gerade verlachen. Wie sehr sie selber eben auch nur eine weitere Form von kulturindustrieller Sinnproduktion sind. Okay, damit würde ich jetzt vielleicht erstmal Schluss machen und die Anmerkungen über Deutschland vielleicht in den Diskussionsteil verschieben, weil ich ja gerade die Zeit sehe und vielleicht erstmal gucken, ob es Fragen und Diskussionsbedarf gibt.